Es gab Trilliarden möglicher Einstellungen bei dieser Maschine. Auch die begabtesten Kryptologen sahen keine Chance einer Entschlüsselung. Die Enigma. Der komplette geheime Nachrichtenverkehr des NS-Staates lief durch die komplexe Verschlüsselung dieser Chiffriermaschine. Der Experte Jochen Viehoff. Der Empfänger einer Nachricht brauchte die gleichen Einstellungen für diese Rotoren in der Maschine. Dann konnte er die verschlüsselte Nachricht eintippen und hat hier auf den Lampen den Klartext wieder herstellen können. Die Deutschen veränderten alle 24 Stunden die Einstellung der Buchstabenwalzen in der Enigma und damit die Verschlüsselungssystematik. Die Geheimdienste bissen sich die Zähne aus und suchten Hilfe bei Schachmeistern oder Mathematikern wie dem hochbegabten, exzentrischen Engländer Alan Turing, hier in einer Spielfilmdarstellung. Die Enigma ist eine extrem gut konstruierte Maschine. Unser Problem besteht darin, dass wir nur Menschen aufbieten können. Was ist, wenn nur eine Maschine eine andere Maschine besiegen kann? Die Briten besaßen zwar eine erbeutete Enigma und kannten ihr Bauprinzip, aber nicht das System der deutschen Verschlüsselungsbefehle. Turing erkannte, dass man der Enigma nicht mit Papier und Bleistift beikommen konnte, sondern ebenfalls nur mit einer Maschine. In Monaten baute er seine komplexe Turing-Bombe. Heute sieht man in ihr das erste Beispiel für eine künstliche Intelligenzmaschine. Zum Verhängnis wurde den Deutschen dann auch ihr militärischer Ordnungssinn. Denn trotz aller Verschlüsselungskunst tauchten in den Befehlen und Nachrichten bestimmte Begriffe immer wieder an den gleichen Stellen auf. Oh, das ist es. Genau. Sie schicken jeden Tag um 6 Uhr morgens einen Wetterbericht. Da haben wir also drei Wörter, von denen wir wissen, dass sie in jedem 6 Uhr morgens Funkspruch enthalten sind. Wetter logischerweise und Heil Gott, verdammter Hitler. Die britischen Kryptologen knackten so das Enigma-Prinzip, auch wenn die Gegenseite nochmal aufrüstete. Historiker schätzen heute, dass die Entschlüsselung der Enigma-Codes den Zweiten Weltkrieg um mehrere Jahre verkürzte und so Millionen Menschen das Leben rettete.